Unstimmigkeiten zwischen der Sowjetunion und dem Westen über den Militärstatus eines geeinten Deutschlands behindern gegenwärtig die Ost-West-Verhandlungen über Abrüstung und vertrauensbildende Maßnahmen. Alle wichtigen Abrüstungsverhandlungen zwischen dem Osten und dem Westen, die VKSE in Wien, die Open Sky Konferenz in Budapest und die Startverhandlungen in Genf, treten gegenwärtig auf der Stelle, während die Sowjets und der Westen zu Beginn des Jahres noch voller Optimismus gewesen seien. Obwohl die technischen Unterhändler beider Seiten methodisch ihre Arbeiten fortsetzen, bleiben Meinungsverschiedenheiten bestehen und sind nicht mehr wie noch vor einigen Monaten auf politischer Ebene geregelt. Aus Anlass der am Montag in Wien beginnenden 7. Runden der Verhandlungen über konventionellen Streitkräfte in Europa mahnte Außenminister Hans-Dietrich Genscher, die Verhandlungen treten jetzt in ihre entscheidende Phase. Bei der VKSE wird die bevorstehende Runde wichtige Weichenstellungen für ein Abkommen herbeiführen müssen, das auf der Gipfelkonferenz der KSZE-Teilnehmerstaaten im Herbst des Jahres verabschieden werden soll. Zügige Verhandlungsführung und der Wille zum Kompromiss sind jetzt auf allen Seiten gefragt. Dem Vernehmen nach hat der sowjetische Unterhändler in Wien, Oleg Krinevsky, wiederholt eine eindeutige Verbindung zwischen den Ergebnissen der 2+4-Gespräche über den künftigen Militärstatus eines geeinten Deutschlands und den Fortschritten in Wien bei der Reduzierung der konventionellen Rüstung auf das niedrigstmögliche Niveau hergestellt. Die UdSSR will in diesem Punkt zunächst Garantien erhalten, bevor sie in Wien Abkommen unterzeichnet, meinte ein westlicher Diplomat. In Budapest haben die 23 Mitgliedstaaten der NATO und des Warschauer Paktes, die 3 Wochen auf Expertenebene an der Konferenz Offener Himmel teilnahmen, am Donnerstag ihre Arbeiten ohne Abschluss eines Abkommens unterbrochen. Die Genfer Abrüstungsverhandlungen über strategische Waffen zwischen den beiden Supermächten kommen gegenwärtig ebenfalls nicht voran. Die sowjetische Seite will die seegestützten Marschflugkörper in die Verhandlungen einbringen. Zudem wirft sie den Amerikanern ganz allgemein vor, dass sie eine wenig konstruktive Haltung in Genf einnehmen. Nach Ansicht von Beobachtern erschwert die wachsende Isolierung Moskaus innerhalb des Warschauer Paktes die verfahrene Situation. Moskau hat immer mehr den Eindruck, mit dem Rücken an der Wand und ohne Verbündete dazustehen und sowohl gegen eine triumphierende NATO als auch gegen die ehemaligen Bündnispartner verhandeln zu müssen, die jetzt vor allem nationale Positionen vertreten, erklärte ein Experte. Der Terminkalender der Abrüstungsverhandlungen, der für Herbst die Unterzeichnung eines VKSE-Abkommens vorsieht, kann noch eingehalten werden, meinen Experten. Der für November geplante KSZE-Gipfel über den künftigen Status Europas wird jedoch nur unter Teilnahme der Sowjets stattfinden, wenn sie in der umstrittenen Frage der Bündniszugehörigkeit des vereinten Deutschlands Sicherung in der Hand halten. Bundesaußenminister Genscher, das hat er heute in Bonn ausdrücklich betont, misst den morgen beginnenden Gesprächen des amerikanischen Außenministers James Baker mit seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadze außergewöhnliche Bedeutung zu. Nicht nur für den Fortgang der weiteren Abrüstungsverhandlungen, sondern auch im Hinblick auf den Prozess der deutschen Vereinigung. Auch in Washington wurde heute das Interesse an einem Erfolg der bevorstehenden Begegnung unterstrichen. Hören Sie unseren Korrespondenten Joachim Lenz. Gut 2 Wochen vor dem Washingtoner Bush-Gorbatschow-Treffen wird die Zeit für dessen Vorbereitung allmählich knapp. Nach den ursprünglichen Vorstellungen sollte US-Außenminister Baker, wenn er heute Nacht für 3 Tage Gespräche mit seinem Amtskollegen Schewardnadze nach Moskau fliegt, dort nur noch der Gipfelagenda den letzten Schliff verleihen. Aber in den vergangenen Wochen ist zwischen Washington und Moskau derart vieles anders als geplant verlaufen, dass im Washingtoner Regierungslager mittlerweile von einer tiefen Verunsicherung die Rede ist, die sowohl die Aussichten für einen erfolgreichen Supermachtgipfel schmälert, als auch in amerikanischen Augen Zweifel hervorruft an Gorbatschows Fähigkeit zu einer erfolgreichen Reform der Sowjetunion. Der Einflussgewinn des sowjetischen Militärs, der Aufruhr in den Baltenrepubliken, die Schwäche der sowjetischen Wirtschaft und die Ungewissheiten über den bevorstehenden Parteikongress der sowjetischen Kommunisten geben Washingtoner Regierungsvertretern Anlass, laut die Frage zu stellen, ob Gorbatschow die Macht und die Neigung hat, jene Rüstungskontrollvereinbarungen bei strategischen, konventionellen und chemischen Waffen abzuschließen, auf die Washington so sehr gehofft hatte. Die Wende habe man erstmals verspürt, als bei Schewardnadzes Washington-Besuch Anfang April auf sowjetischer Seite die Militärs das Verhandlungswort führten. Sie stellten Details innerhalb der START-Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Nuklearwaffen zur Disposition, die Washington bereits im Februar für ausgehandelt gehalten hatte. Baker und sein Team rätseln, ob sie es in Moskau jetzt mit der kompromissbereiten Februarstimmung der sowjetischen Außenpolitiker oder mit der starren Aprilhaltung der sowjetischen Militärs zu tun bekommen. Aus dem Weißen Haus und dem State Department verlautet eine gemeinsame Gorbatschow-Bush-Gipfelerklärung, die Grundsatzfragen der START-Verhandlungen seien gelöst, ein Vertrag sei bis Jahresende unterschriftsreif, sei nunmehr unwahrscheinlich. Die Verbündeten seien auf diese Entwicklung bereits hingewiesen. Das mag exakt so sein, es kann aber durchaus auch zum Gipfelritual gehören, dass beide Seiten unmittelbar vorher sich gegenseitig unter Druck zu setzen versuchen, dass beide Seiten überdies versuchen, den öffentlichen Erwartungsdruck zu mindern, um nachher umso glänzender mit Erfolgen dastehen zu können. Freilich, auf die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen ist durch die Wirtschaftspressionen Moskaus gegen das seine Unabhängigkeit suchende Litauen ein Schatten gefallen. Dieser Schatten könnte für eine herbe Kühle beim Washingtoner Gipfeltreffen sorgen, wenn bis dahin in Litauen ein sowjetisches Ölembargo wirtschaftliches und soziales Chaos bewirkt und dies zu bedrückenden Bildern in Amerikas Fernsehabendnachrichten führt. Ein weiteres Feld amerikanisch-sowjetischen Disputs betrifft die Regelung der äußeren Bedingungen der deutschen Vereinigung, insbesondere die Regelung der künftigen Bündniszugehörigkeit eines vereinten Deutschland. Washington befürchtet, dass Baker und Shevardnadze in dieser Frage nichts zustande bringen, was über eine Wiederholung der jeweiligen bekannten Standpunkte hinausgehen könnte. Aus amerikanischen Regierungskreisen werden derzeit eine Reihe von Erklärungen für das Bremsen im Fortschritt der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen angeboten. Die eine lautet: Das zuvor von den Rüstungskontrollverhandlungen ausgeschlossene sowjetische Militär habe darin in Moskau nun die Verhandlungsführung. Eine zweite geht dahin, Gorbatschow sichere sich Rückhalt im Militär angesichts seiner Nationalitätenprobleme. Die dritte Erklärung sieht das sowjetische Herrschaftssystem derart in Fluss und derart geschwächt, dass Gorbatschow von Entscheidungen überschwemmt werde, die außer ihm niemand mehr treffen möge, sodass er für Rüstungskontrolle weder Zeit noch Energie aufbringe. Die vierte Erklärung lautet: Im letzten Stadium vor großen Rüstungskontrollvereinbarungen gehört ein solches Hin und Her zum Normalen. Es bedürfe somit gar keiner Erklärung der gegenwärtigen Phänomene. Sie seien ganz normal. Eine Legitimation der neuen Verfassung durch das Volk direkt sei durchaus eine Demonstration, erklärte Schröder. Der erfolgreiche SPD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Niedersachsen sprach sich ferner gegen eine gesamtdeutsche Wahl schon im Dezember oder Januar aus, wie sie von der Bonner Koalition immer stärker ins Spiel gebracht werde. Die Bundesgeschäftsführerin der SPD, Fuchs, hat sich gegen Verzögerungen auf dem Weg zur deutschen Einheit gewandt. Beim bisherigen Entwurf des Staatsvertrages müssten aber noch eine Reihe von Nachbesserungen vorgenommen werden, sagte Frau Fuchs am Abend im ARD-Fernsehen. So müsse die Frage geklärt werden, wie der DDR-Staatssicherheitsdienst, die PDS und die CDU der DDR vom Umtausch ihrer Vermögen bei der Währungsunion ausgeschlossen werden könnten. CDU-Generalsekretär Rühe erklärte in derselben Sendung, Verzögerungen auf dem Weg zur deutschen Einheit führten zu einem erneuten Anstieg des Übersiedlerstroms aus der DDR. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die DDR-Regierung und der Ostberliner Magistrat rechnen mit einem weiteren Zustrom von Flüchtlingen, vor allem aus Ost- und Südosteuropa. Zurzeit treffen täglich einige hundert ausländische Staatsbürger in der DDR ein, sagte die Ostberliner Ausländerbeauftragte Karane heute vor Journalisten. Allein mit dem Frühzug aus Budapest seien über 600 Menschen nach Ostberlin gekommen. Wie es weiter hieß, befinden sich nach Informationen von DDR-Grenzern derzeit rund 15.000 Rumänen auf dem Weg in den anderen deutschen Staat. An eine Verschärfung der Visa-Regelungen ist nach Angaben des DDR-Außenministeriums jedoch nicht gedacht. Bundeskanzler Kohl hat die Wahlniederlage der CDU in Niedersachsen als bitter bewertet. Auch das Abschneiden der Union in Nordrhein-Westfalen sei nicht zufriedenstellend, erklärte Kohl nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien. Sowohl der Kanzler als auch die unterlegenen Spitzenkandidaten Albrecht und Blüm führten die Niederlagen auf eine Angstkampagne der SPD gegen die deutsche Einheit zurück. Kohl betonte, die Union halte am Termin der Bundestagswahl am 2. Dezember fest. Sollten sich darüber hinaus Möglichkeiten ergeben, damit Wahlen in der DDR zu verbinden, werde er darüber mit Ostberlin sprechen. Auch der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel deutete in München an, dass gesamtdeutsche Wahlen schneller kommen könnten als erwartet. Für die Freien Demokraten drängte deren Vorsitzender Lambsdorff in Bonn nochmals auf rasche Wahlen in beiden Teilen Deutschlands. Die SPD-geführten Länder wollen nach den Worten des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rau mit ihrer neu errungenen Bundesratsmehrheit ein soziales Gegengewicht zur Regierung in Bonn bilden. So bestehen nach den Ergebnissen der gestrigen Landtagswahlen jetzt eher die Chance, ein Gesetz wie etwa das in der vergangenen Woche verabschiedete Ausländergesetz zu stoppen, sagte Rau heute in Düsseldorf. Zugleich empfahl er im Hinblick auf das für Mittwoch angesetzte Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzler Kohl erneut, in der Deutschlandpolitik nichts zu überstürzen. Dies gelte auch für gesamtdeutsche Wahlen. Die Verluste der Christdemokraten im Düsseldorfer Landtag sind nach Einschätzung Raus nicht nur auf Landes-, sondern auch auf bundespolitische Gründe zurückzuführen. Nach erneuter Schändung jüdischer Friedhöfe in Frankreich haben am Abend in Paris Zehntausende gegen Rassismus und Antisemitismus protestiert. Unter den Teilnehmern des Schweigemarsches waren auch Staatspräsident Mitterrand, Premierminister Rocard sowie hohe Repräsentanten des Judentums und der katholischen Kirche. Unterdessen änderten mehrere große französische Fernsehsender ihr Programm, um über die Demonstration zu berichten. Anschließend wurde der Dokumentarfilm »Nacht und Nebel« aus dem Jahr 1955 ausgestrahlt, in dem die Einzelheiten über die Deportation von Juden unter den Nationalsozialisten gezeigt werden. Nach dem gestrigen Votum von 2/5 der bundesdeutschen Wahlbevölkerung sind die Karten der deutschen Politik neu gemischt. Zwar sitzen noch dieselben Hauptakteure am Tisch, aber die Gewichte haben sich verschoben und die deutsch-deutsche Entwicklung scheint eine solche Eigendynamik zu entfalten, dass die zentrale Frage heute lautet: Werden die Bundestagswahlen am 2. Dezember bereits gesamtdeutsche Wahlen sein oder wird dieser Akt gesamtdeutscher Souveränität erst wie vorgesehen im Laufe des nächsten Jahres stattfinden? Eine erste Antwort wurde heute Abend nach dem Treffen des Bundeskanzlers mit DDR-Ministerpräsident de Maizière in West-Berlin erwartet. Wir werden gleich mehr darüber hören. Nach Berlin. Zunächst sollte die Begegnung zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière der Auftakt für die Verhandlungen über den Staatsvertrag sein, über dessen Inhalt der Deutschlandfunk gestern berichtete und der jetzt veröffentlicht wird. Es kam anders. Zwar dient der Entwurf weiterhin als Grundlage für die Ministerverhandlungen. Kohl und de Maizière hatten heute Abend gewiss aber auch andere Themen zu besprechen. Es ging um die Dynamik der deutschen Vereinigung. Kohl sagte vor einer halben Stunde dazu: Wir gehen Schritt für Schritt voran. Jetzt sind wir dabei, über den Staatsvertrag in einigen Bereichen zu sprechen. Wir haben einen ganz engen Zeitplan. Das kostet wirklich viel, viel Arbeit. Wobei ich dankbar erwähnen möchte, dass die beiden Delegationen hervorragende Arbeit geleistet haben. Wir haben unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel zugemutet. Und dann werden wir in einem nächsten Schritt sprechen, im Sinne Ihrer Frage über Wahltermine und Perspektive der deutschen Einheit, aber das ist heute nicht unser Thema. Ich bin nun verbunden mit Dietrich Möller in Berlin, der wie die anderen Kollegen vor dem Gästehaus der Bundesregierung in Berlin auf Nachrichten lauerte. Herr Möller, gibt es ein annäherndes Datum für eine gesamtdeutsche Wahl jetzt? Nein, diesen Termin gibt es nicht. De Maizière sagte auf eine entsprechende Frage, wie auch der Bundeskanzler, diese Frage habe keine Rolle gespielt. Der Ministerpräsident betonte, im Übrigen könne er und Kohl den Wahltag ohnehin nicht beschließen. Und dann, und dies finde ich sehr wichtig, der Zusatz, der Termin für gesamtdeutsche Wahlen sei davon abhängig, wie sich die Dinge in der DDR entwickeln. Kohl stimmte dem zu. Der Kanzler verwies auch nochmal auf die viele Arbeit, die noch zu leisten sei, weshalb der Wahltermin später erwogen werde. Geht denn die Große Koalition in Ostberlin nun härteren Zeiten entgegen? Ich glaube nicht. Die beiden CDU-Politiker, Kohl und de Maizière, vereinbarten eine engere Zusammenarbeit der beiden Parteien und ich nehme an, darauf spielen sie an. De Maizière sagte, aus diesem Grunde seien auch die beiden Regionalparteivorsitzenden Reichenbach und Krause in seiner Begleitung, die allerdings auch Minister sind. Man habe erst einmal eine wechselseitige Teilnahme an den Sitzungen der Parteigremien in Ost-Berlin und Bonn vereinbart, sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Parteiorganisationen und Institutionen, so der Seniorenvereinigungen, der Jungen Union und so weiter und so weiter. Um nun auf Ihre Frage zu kommen, ich meine, dass es kaum ein kühleres Klima in der Ostberliner Koalition geben wird. Denn de Maizière hat doch ein recht gutes Verhältnis zur SPD, zu manchen SPD-Politikern sogar ein herzliches Verhältnis. Politisch-ideologisch steht er möglicherweise der Sozialdemokratie in der DDR auch etwas näher als Teilen der CDU in Bonn. Doch abgesehen davon weiß de Maizière natürlich, warum er die SPD in die Regierung holte und dass er auf sie angewiesen ist beim Regieren. Aber durch die engere Zusammenarbeit der Parteien CDU auf der einen Seite und SPD auf der anderen könnten gerade nach dem Ergebnis der gestrigen Wahl in der Bundesrepublik die parteipolitischen Rivalitäten aufleben. Das ist denkbar. Ebenso denkbar ist aber auch, dass zunächst einmal dieses Gespräch, diese Vereinbarung einer engeren Zusammenarbeit eben mit dem Ziel erfolgte, dass später eine geschlossene Union dasteht. Möglicherweise wird der Kanzler darauf zielen, dass die CDU im Verlaufe des Einigungsprozesses und nach der Einigung so aus der Nähe der SPD Ost gezogen werden soll. Und dann werden ja die Karten ohnehin neu gemischt, wenn sich diese Koalition auflöst im Zeichen der deutschen Vereinigung. Besten Dank, Dietrich Möller in Berlin. Wir bleiben noch ein wenig in Berlin. Dort traf heute Finanzminister Theo Weigel mit seinem Amtskollegen Romberg zusammen. Es war die erste Ministerverhandlung über den neuen Staatsvertrag. Zwar ist dieser Vertrag mittlerweile bekannt, aber die Zahlen, um die es geht, fehlen noch. Mit anderen Worten, das Preisschild ist da, aber der Betrag ist noch nicht eingetragen. Noch bald mal. Die Bundesparteien in Bonn berieten heute ebenfalls über ihre Zukunft. Hier ging es aber nicht um Personalfragen, sondern um Wahltermine und Wahlaussichten, vor allem nach den Ergebnissen der beiden Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag. Dass bei den Koalitionsparteien da eher Besorgnis vorherrschte, war nicht zu übersehen. Aus unserem Bonner Studio Dieter Kopp. Die Bonner Koalition leckt die Wunden, die die Wahlen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen geschlagen haben. Getroffen hat es vor allem die Union, getroffen hat es ihren Spitzenmann Helmut Kohl, der die Enttäuschung heute vor der Presse in Bonn unumwunden eingestand. In Nordrhein-Westfalen sei das Ergebnis für seine Partei unbefriedigend. In Niedersachsen, so Kohl, handle es sich gar um eine bittere Niederlage, die das Ausscheiden der CDU aus der Landesregierung zur Folge habe, zugleich aber auch zum Verlust der Bundesratsmehrheit führe. Kohl zu den Gründen. Neben landespolitischen Themen, die es sicherlich überall auch gab, war ein wichtiges und zentrales Thema die Frage nach der deutschen Einheit. Hier haben wir in den letzten Monaten erhebliche Stimmungsschwankungen erlebt. Es zeigt sich, das war für mich nie anders zu erwarten, dass dieser Weg zur deutschen Einheit ein schwieriger Weg ist. Dass in einem Land, das wie die Bundesrepublik über eine besonders ausgeprägte wirtschaftliche Stabilität verfügt, dennoch Ängste latent da sind und dass man auch auf dem Weg in der Demagogie mit Ängsten versuchen kann und hier und da auch Erfolg hat, politische Geschäfte zu machen. Eine Doppelstrategie habe die SPD betrieben, erklärte Kohl. Die SPD Ost habe immer neue Forderungen angemeldet, die SPD West sei unter umgekehrten Vorzeichen vorgegangen. Nicht mehr ausschließen mochte der Kanzler auf der Pressekonferenz, dass schon am 2. Dezember gesamtdeutsche Wahlen stattfinden werden. Die CDU bestehe auf Bundestagswahlen, sagte er, fügte indes hinzu, wenn sich darüber hinaus Möglichkeiten ergeben, Wahlen in der DDR damit zu verbinden, stehe er für Gespräche bereit. Vorausgegangen war, wie sich herausstellte, ein telefonischer Kontakt mit dem FDP-Vorsitzenden Graf Lambsdorff. Die Liberalen wünschen, wie Lambsdorff darin klarmachte und später auch vor der Presse erläuterte, dass im Staatsvertrag mit der DDR der Beitritt zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes mit Tag und Stunde festgelegt wird und dass gesamtdeutsche Wahlen entweder am 2. Dezember oder am 13. Januar erfolgen. Der FDP-Chef wollte zwar nicht von einem Jungteam sprechen, äußerte aber unmissverständlich die Hoffnung, dass sich die Union guten Argumenten nicht verschließe. Auf die Landtagswahlen eingehend, äußerte er sich enttäuscht, lastete den Misserfolg aber eindeutig der CDU an. Sie wissen, dass die Wahlergebnisse unsere Erwartungen nicht erfüllt haben. Das ist aber auch keine Katastrophe für die FDP. Wir haben überall unsere Stimmanteile gehalten. Und wir haben überall unsere Mandatszahlen ganz genau gehalten. Wer es in beiden Ländern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen, nicht auf die Waagschale gebracht hat, ist nun diesmal Einmal der schon vorhanden gewesene Koalitionspartner CDU und zum Zweiten der mit Präferenz Nummer 1 ausgestattete oder gewünschte Koalitionspartner CDU, erstens Niedersachsen, zweitens Nordrhein-Westfalen. Spielraum für Koalitionsverhandlungen mit den niedersächsischen Sozialdemokraten sah Lambsdorff nicht. Auch eine Koalitionsdiskussion in Bonn schloss er aus. Bei den Oppositionsparteien SPD und Grüne herrschte Jubel und Freude. Die SPD sieht nun gute Chancen für den 2. Dezember. Sie stellt jetzt die Regierung in 7 von 11 Bundesländern und das bedeutet auch Mitverantwortung. Die will man mit Augenmaß tragen. Man wolle mit der neuen Mehrheit im Bundesrat nicht blockieren, sondern mitgestalten. Hören Sie dazu Peter Heinemann. Eine hervorragende Ausgangsposition für die Bundestagswahl erkennen die Bonner Sozialdemokraten nach ihren Wahlsiegen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. SPD-Chef Hans-Jochen Vogel: Ein Sieg im Dezember ist ein ganz erhebliches Stück näher gerückt. Die Wähler hätten mit ihrem Stimmverhalten auch gegen die Art und Weise protestiert, wie Kanzler Kohl die deutsche Einigung als seine Privatsache betrachte und diesen Prozess über die Köpfe der Menschen hinweg betreibe und versuche, die Deutschlandpolitik zugunsten der Union zu instrumentalisieren. Der SPD-Parteivorsitzende wies nach der heutigen Präsidiumssitzung in Bonn in Gegenwart des NRW-Wahlsiegers Johannes Rau auch den Vorwurf der Union zurück, die SPD habe ihre Wahlerfolge mit einer Angstkampagne erzielt. Dieses Argument beweise nur, so Vogel, dass Helmut Kohl das Eintreten der Sozialdemokraten für soziale Gerechtigkeit als störend empfinde. Dann machte Vogel unmissverständlich deutlich, dass die Sozialdemokraten am geplanten Termin für die Bundestagswahl am 2. Dezember festhalten wollen. Und zu den Konsequenzen, die sich aus beiden Landtagswahlen für die Bundesebene ergeben, erklärte Vogel: Wir haben uns gefreut, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Sozialdemokraten allein eine Mehrheit im Bundesrat errungen haben und dass wir ebenfalls erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Regierungsverantwortung in sieben von elf Bundesländern tragen werden. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen bedeuten für uns einen großen Erfolg, für die CDU und Herrn Kohl im Besonderen eine schwere Niederlage. Wichtige bundespolitische Entscheidungen können künftig nicht mehr gegen uns getroffen werden. Wir werden von dieser Mehrheit einen verantwortungsbewussten Gebrauch machen und dabei vor allem soziale und ökologische Gesichtspunkte zur Geltung bringen. An den noch amtierenden niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht appellierte der SPD-Vorsitzende Vogel, sich als ein fairer Verlierer zu zeigen und an Abstimmungen im Bundesrat nicht mehr teilzunehmen. Außerordentlich verwundert zeigte sich Vogel über die Ankündigung Albrechts, er werde bis zu seinem Ausscheiden die Stimmen Niedersachsens in seinem Sinne einsetzen, so auch bei der abschließenden Beratung des deutsch-deutschen Staatsvertrages im Bundesrat. Guter Stil sei es aber in der 40-jährigen Geschichte der Bundesrepublik immer gewesen, meinte Vogel, dass sich amtierende, aber abgewählte Landesregierungen nicht mehr an kontroversen Abstimmungen im Bundesrat beteiligt hätten. Auch die Grünen reagierten heute in Bonn, dazu deren Vorstandssprecher Ralf Füchs. Die Ergebnisse von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind in unseren Augen ein Misstrauensvotum gegen die Politik der Bundesregierung. Der Kanzler hat keine politische Mehrheit, nicht nur im Bundesrat, sondern auch in der Bevölkerung nicht mehr. Er hat damit auch jede Legitimation für seine deutschlandpolitischen Alleingänge verloren. Wie die Sozialdemokraten, so sehen auch die Grünen ihre Chancen für die Bundestagswahl steigen, betonten aber gleichzeitig, dass es nun notwendig sei, klare grüne Alternativen gegenüber den anderen Parteien aufzuzeigen, um im positiven Trend zu bleiben. Der Sieger der Wahlen gestern heißt Gerhard Schröder. Der künftige Ministerpräsident von Niedersachsen wird sich zunächst aber weniger der Bundespolitik, denn den Koalitionsfragen und Verhandlungen in Hannover widmen müssen. Wie er das angeht und was ihn dabei erwartet, schildert nun aus Hannover Michael Plöger. Nach dem Wahlsieg der Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen in Niedersachsen standen heute zwei Fragen im Mittelpunkt der Beratungen der Parteigremien. Zum einen, was waren die Gründe für den Erfolg oder die Niederlage? Und zum anderen, mit wem wird Gerhard Schröder ein Regierungsbündnis schließen? Zur Koalitionsfrage nichts Neues, meinte der künftige Ministerpräsident von Niedersachsen. Wir haben vor der Wahl gesagt, dass wir eine eigene Mehrheit anstreben, soll jede Partei versuchen. Haben wir versucht. Wir haben aber zugleich gesagt, wenn das nicht reicht dafür, wenn die Wählerinnen und Wähler das anders entscheiden, werden wir mit beiden kleinen im Landtag vertretenen Parteien, so sie denn vertreten sind, fair verhandeln. Das wollen wir auch. Im Klartext heißt dies, in Hannover werden voraussichtlich zum Ende der Woche Verhandlungen zwischen SPD und Grünen über eine Koalition beginnen. Sowohl Gerhard Schröder als auch die Spitzenkandidatin der Grünen, Thea Dückert, sprachen sich heute für den baldigen Beginn entsprechender Gespräche aus. Beide Parteien haben bereits Verhandlungskommissionen ernannt. Die niedersächsischen Liberalen haben heute ihre Absage an ein Zusammengehen mit der SPD noch einmal und zwar mit Nachdruck unterstrichen. Der FDP-Spitzenkandidat Wirtschaftsminister Walter Hirche. Der Wähler hat entschieden, und zwar hat er entschieden, dass eine rot-grüne Mehrheit vorhanden ist. Die FDP sieht deshalb keinen Anlass, in Verhandlungen über eine Regierungsbeteiligung einzutreten. Selbst Sondierungsgespräche schlossen die Liberalen aus. Weitgehende Einigkeit bestand zwischen den Parteien bei der Ursachenforschung für das Wahlergebnis. Für die Sozialdemokraten ist klar, dass die Wähler ihre Warnungen vor einem zu schnellen Tempo im deutschen Einigungsprozess honoriert haben und dass viele angesichts der finanziellen Belastungen besorgt sind. Der CDU-Fraktionschef Jürgen Gansäuer meinte, die Strategie der SPD sei aufgegangen, in der DDR mehr Leistungen aus dem Westen zu fordern, hierzulande dagegen soziale Ängste zu schüren. Zudem konnten die Christdemokraten die Mehrheit ihrer Wähler nicht überzeugen, dass Rita Süssmuth selbst bei einem Wahlsieg nach Niedersachsen kommen werde. Konsequenz der Niederlage, die niedersächsische CDU braucht neue Frauen und Männer, Wilfried Hasselmann wird den Parteivorsitz abgeben, auch programmatisch ist ein Aufbruch zu neuen Ufern geplant. Wir gehen ins Ausland. Die litauische Ministerpräsidentin Kazimiera Prunskiene gab heute vor der Presse ihre Eindrücke von der Reise wieder, die sie in den letzten Wochen durch die wichtigsten Staaten des Westens geführt hatte. Auch in Bonn war sie empfangen worden. Inzwischen verschärft Moskau den Nervenkrieg gegen die drei baltischen Staaten. Die baltischen Unabhängigkeitserklärungen seien samt und sonders nichtig, sagte Staatspräsident Gorbatschow heute Abend. Offenbar sieht er in dem kleinen Litauen eine Art Reich des Bösen. In Vilna bleibt man gelassen und kompromissbereit. Von dort der Bericht unseres Korrespondenten Eduard Neumeier. Zurück von ihrer bald zweiwöchigen Reise durch Kanada, die USA und einige westeuropäische Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, hat die litauische Ministerpräsidentin Kazimiera Prunskiene heute Abend in Vilnius vor über 150 Journalisten Rede und Antwort gestanden. Anderthalb Stunden verbreitete sie gute Stimmung, viel Zuversicht über die Zukunft, aber es war doch auch eine gewisse Ernüchterung aus ihren Reiseschilderungen zu entnehmen. Viel moralische Hilfe habe sie bekommen, vor allem in den beiden amerikanischen Staaten. Doch praktische Unterstützung, gar durch diplomatische Anerkennung Litauens als selbstständigen Staat, hat sie nicht mitgebracht. Auf die Frage, was ihr hauptsächlicher Gewinn für ihre eigene politische Einsicht sei, sagte sie, dass es wichtig sei, die eigene Position und das konkrete Handeln zu überdenken. Und das bewies sie auch an Ort und Stelle, als sie eine Gesprächslinie für Verhandlungen mit Moskau skizzierte, die man als Weg des Kompromisses bezeichnen könnte. Ausgenommen die Unabhängigkeitserklärung vom 11. März stehen eine Reihe von Gesetzen und Vorschlägen zur Disposition, die in Moskau besonders missfallen. Von den westlichen Gesprächspartnern auf eine Kompromisslinie gedrängt, deutete Frau Prunskiene Verständnis für Moskau an hinsichtlich der Streitkräfte, der Grenzbewachung, des Zolls bei der künftigen staatlichen Selbstständigkeit Litauens. Freilich, in der Vorstellung der Ministerpräsidentin, die einen professionellen Eindruck hinterlässt und verständlich macht, dass die litauischen Journalisten ihre Pressekonferenz gelegentlich mit Beifall unterbrachen, mangelt es an einem entscheidenden Punkte. Der Adressat Moskau schweigt. Und der Eindruck verfestigt sich, dass das bis zum Gipfeltreffen in Washington so bleiben wird. Das Thema wird dort eine große Rolle spielen. Frau Prunskiene hofft, dass es den USA gelingt, Michail Gorbatschow zum Gespräch und Kompromiss mit Litauen und den zwei baltischen Nachbarrepubliken zu bringen. Bis dahin müssen die Nerven angespannt bleiben. Frau Prunskiene kehrte in ihre Heimat zu einem Zeitpunkt zurück, da die Moskau-freundlichen Kräfte im Lande zum Druck ansetzen. Einen Tag nach Verhängung der Benzinsperre für Privatautos sollen einzelne Streiks ausgerufen werden. Betriebsversammlungen sind geplant. Dahinter steht die Hinterfront der sogenannten Bürgerkomitees und Arbeiterräte angehören, von Russen gesteuert. Man kann durchaus von einem abgekatterten Spiel sprechen, in dem mal die Sowjetunion durch Truppen- und Wirtschaftssanktionen, mal die sowjetfreundlichen Gruppen in Litauen abwechselnd für Unruhe sorgen. Heute Abend traf Außenminister Baker zu einem viertägigen Besuch in Moskau ein. Die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen aber sind nicht mehr das, was sie noch vor wenigen Wochen waren. Der SPD-Vorsitzende Vogel hat Bundeskanzler Kohl vorgeworfen, das Tempo der staatlichen Einigung Deutschlands gegen den Willen der Menschen weiter zu beschleunigen. Dies geschehe offenkundig vor allem aus parteitaktischen Gründen, sagte Vogel heute in Bonn. Der Einigungsprozess werde jedoch in steigendem Maße dadurch belastet, dass die Sorgen und Ängste der Bürger in beiden Staaten ebenso zunehmen wie die wirtschaftlichen Probleme in der DDR. Der SPD-Chef bekräftigte ferner seine Ablehnung einer Verschiebung der für den 2. Dezember angesetzten Bundestagswahl. Zur Begründung sagte Vogel, die Entscheidung über den Termin gesamtdeutscher Wahlen liege bei der DDR-Volkskammer und nicht bei der Bundesrepublik. Auch müsste die staatliche Einigung bereits im September vollzogen sein, um wegen der gesetzlichen Fristen für die Ausschreibung von Wahlen eine frühe gesamtdeutsche Parlamentswahl zu ermöglichen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Wagner hat sich zur Finanzierung der deutschen Einheit für gleichmäßige Zahlungen aller Bundesländer oder eine Neuverteilung der Umsatzsteuer ausgesprochen. Ein Sonderopfer für finanzschwache Länder komme nicht in Betracht, betonte der CDU-Politiker heute im saarländischen Rundfunk. Auch gehe es nicht an, dass die Länder die Hälfte der Kosten tragen müssten. Wagner schlug vor, aus den Geldern von Bund und Ländern einen Sonderfonds zu bilden. Steuererhöhungen zur Finanzierung des Einigungsprozesses lehnte der Ministerpräsident ab. Die finanziellen Anforderungen der deutschen Einheit werden morgen Thema eines Gesprächs von Bundeskanzler Kohl mit den Regierungschefs der Länder sein. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Hamburgs erster Bürgermeister Foscherau, SPD, hat der FDP in der Regierungskoalition an der Elbe zugesichert, dass sich die Hansestadt im Bundesrat der Stimme enthalten werde, wenn die Liberalen dies wünschten. In einem Beitrag des Hamburger Abendblatts warnte Foscherau heute zugleich davor, die Rolle Hamburgs zu dämonisieren. Dadurch, dass die CDU in Niedersachsen die Landtagswahl verloren habe, sie andererseits eine Mehrheit für eine Zustimmung für Gesetze im Bundestag brauche, greife eine Neutralität der Hansestadt ohnehin ins Leere. Nach den Wahlen vom Wochenende verfügen die CDU-CSU-regierten Länder im Bundesrat über 18, die SPD-geführten über 23 Stimmen. Davon kommen 3 aus Hamburg. Die Zustimmung oder Ablehnung eines Gesetzes erfordert 21 Stimmen. Die FDP in Niedersachsen sieht nach den Worten ihres stellvertretenden Parteivorsitzenden Hirche keinen Handlungsbedarf, in Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten einzutreten. Er könne sich keine Situation vorstellen, in der seine Partei von dieser Haltung abrücke, sagte Hirche, FDP, Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen heute früh im Deutschlandfunk. Am Wochenende sei eine klare Entscheidung der Wähler gegen die alte Koalition und für neue politische Konstellationen gefallen. Hohe Beamte der beiden deutschen Staaten und Polens werden sich am Freitag in Bonn zu einer zweiten Gesprächsrunde über die polnische Westgrenze treffen. Diese Verhandlungen auf Beamtenebene, die parallel zu den sogenannten 2+4 Gesprächen stattfinden, könnten auch durch erneute Einschaltung der direkt beteiligten Außenminister ergänzt werden, hieß es heute in Korrespondentenberichten aus der Bundeshauptstadt. Das Ergebnis werde der deutschlandpolitischen Direktorenrunde der 6 Staaten überwiesen, die dann ein Ergebnis zusammenfassen und den 2+4 Verhandlungen im Juli in Paris vorlegen sollten. Erst dann solle die Grenzfrage von den Außenministern der beiden deutschen Staaten, der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion, erörtert werden. Wahlen noch in diesem Jahr? Die jüngste Überlegung von Bundeskanzler Helmut Kohl stößt in der DDR auf Skepsis und Ablehnung. Ein Termin für eine gemeinsame Abstimmung in den beiden deutschen Staaten habe nicht zur Diskussion gestanden, hieß es gestern Abend nach dem Treffen zwischen Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Lothar de Maizière in West-Berlin. Diese Formulierung verdeckt vermutlich den Gegensatz zwischen den beiden Regierungschefs. Denn es dürfte kaum im Interesse von de Maizière liegen, die Bevölkerung schon wieder einem Wechselbad von Gefühlen und Stimmungen auszusetzen. Zumal die eigentliche Belastungsprobe seiner Amtszeit erst noch bevorsteht. Und zwar die für Anfang Juli geplante Wirtschafts- und Währungsunion mit der Bundesrepublik. Der Ministerpräsident kann den Konflikt mit Kohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht öffentlich machen. Bonn diktiert bekanntlich die Bedingungen zum Staatsvertrag und nicht Ost-Berlin. Diese Hürde Staatsvertrag muss zunächst genommen werden, bevor neue in Angriff genommen werden. Darauf verwies am Vormittag auch die Regierungssprecherin Angela Merkel. Nach der Währungsunion stünden Landtagswahlen im Zentrum der Bemühungen, erklärte sie am Telefon, und erst danach könne man sich auf den Termin für gesamtdeutsche Wahlen konzentrieren. Gegenwärtig sei die Regierung jedenfalls nicht in der Lage, sich auf einen Zeitpunkt festzulegen. Ähnlich äußerte sich Manfred Becker vom SPD-Vorstand. Die Diskussion in der Partei sei zwar noch nicht abgeschlossen, erklärte Becker am Telefon, aber ein Termin im Dezember 1990 bzw. im Januar 1991 sei für die SPD schon deswegen indiskutabel, weil voraussichtlich zur gleichen Zeit in der DDR Landtagswahlen stattfinden würden. Zunächst müssten sich die Länder konstituieren, es sei unmöglich, parallel dazu gesamtdeutsche Wahlen abzuhalten. Becker, der auch Staatssekretär im Kabinett de Maizière ist, fügte hinzu, zurzeit gebe es ohnehin schon Probleme genug in der DDR. Es gelte die Währungsunion mit all ihren Taumelbewegungen aufzufangen. Wörtlich sagte er, es wäre verwegen, nach so kurzer Zeit schon auf das Projekt einer gesamtdeutschen Wahl zuzugehen. Das, was Ministerpräsident Lothar de Maizière mit Rücksicht auf Bonn nicht formulieren kann, bringen also die Sozialdemokraten umso deutlicher vor. Die öffentliche Diskussion um den Vorstoß von Bundeskanzler Kohl läuft gerade erst an. Aber vermutlich schon in wenigen Tagen wird sich zeigen, dass Kohls Vorschlag in der DDR auf eine breite Ablehnung stößt. Die Flucht nach vorn, das kann die Deutsche Demokratische Republik zurzeit am allerwenigsten gebrauchen, sondern eher das Gegenteil, und zwar eine Atempause. Und Termin der ersten gesamtdeutschen Wahlen steht im Staatsvertrag nichts drin. Anders als die SPD will die CDU nun gesamtdeutsche Wahlen so schnell wie möglich. Das heißt zum Termin der Bundestagswahlen am 2. Dezember. Dahinter steckt natürlich auch, wie bei der SPD übrigens auch, ein taktisches Kalkül. Im Westen schwindet im Augenblick die CDU-Mehrheit dahin, in der DDR aber gibt es eine stattliche Mehrheit für die CDU. Trotzdem ist CDU-Ministerpräsident de Maizière, wir hörten es eben wieder von Peter Freider, zurückhaltender als der CDU. Bundeskanzler in Bonn. Die FDP möchte gesamtdeutsche Wahlen so schnell wie möglich, damit auch vom Ausland her nichts mehr am deutsch-deutschen Einigungsprozess zurückgedreht werden kann. Und was meinen Bürger zu gesamtdeutschen Wahlen schon am 2. Dezember? Ein paar davon fragt mein Kollege Peter Lissner. Das würde ich schlecht finden. Warum? Weil dann Oskar vielleicht verliert. Ich habe den Eindruck, dass die ganze Entwicklung momentan etwas überstürzt vor sich geht und würde eigentlich mehr dazu tendieren, die ganze Entwicklung etwas langsamer laufen zu lassen, auch den Prozess der Einheit nicht so zu überstürzen. Ja, ich halte das für sinnvoll, denn das ist ja das, was unsere Verfassung immer beinhaltet hat, ist, dass wir ein Volk sind und eine Kultur haben. Und warum soll das nicht so sein wieder? Das halte ich für viel zu früh. Weil die Entwicklung einfach noch nicht so ist. Ich denke, der ganze Prozess sollte viel ruhiger angegangen werden. Je später gesamtdeutsche Wahlen, desto besser. Ja, warum nicht? Warum sollen die nicht am 2. Dezember stattfinden, wenn die Wiedervereinigung gefragt wird? Finde ich also ganz durchaus richtig. Je schneller diese Sache über den Weg gebracht wird, umso besser ist es. Weil die Zustände drüben inzwischen gekennzeichnet sind durch eine derartige Unsicherheit, kommen tun sie doch. Und je eher wir uns in diese Schwierigkeiten wagen, umso besser ist es. Vom Gefühl her wäre mir mehr Zeit lieber. Aber ich sehe auch, dass die Umstände so sind, dass man wahrscheinlich jetzt schnell handeln muss. Gegen Rassismus und nach den entsetzlichen Schändungen auf dem jüdischen Friedhof in Carpentras, insbesondere gegen Antisemitismus, demonstrierten gestern Abend 100.000 in Paris. Ein Fernsehkommentator meinte, es war die ganze französische Gesellschaft, die demonstrierte. Immerhin war auch Frankreichs Staatspräsident Mitterrand dabei. Doch so beeindruckend diese Massendemonstration auch war, die Probleme, die Frankreich mit dem Rassismus hat, können dadurch nicht vergessen gemacht werden. Aus Paris, Gerhard Irmler. Die gestrige Demonstration durch die Pariser Innenstadt war nicht wegen ihrer eindrucksvollen Größe von historischem Zuschnitt, sondern aus anderen völlig unerwarteten Gründen. Nur einmal kam es bisher in der Geschichte der 5. Republik vor, dass links nicht gegen rechts demonstrierte oder umgekehrt, und dies war nach dem Attentat auf die jüdische Synagoge in der Pariser Rue Copernicus im Jahre 1980. Dieses Ereignis hat sich gestern wiederholt. Und zum ersten Mal nach der Befreiung nahm ein gewähltes Staatsoberhaupt an einer Demonstration solchen Typs teil. François Mitterrand setzte damit ein Zeichen. Darf man nicht leben. Ein schonungsloser Film, eine Abrechnung mit der sowjetischen Gegenwart, nicht zur Erbauung der Herrschenden. Eine ungeheuerliche Verbrechenschronik wird hervorgeführt. Nicht ohne filmische Lüsternheit leider, aber eben doch eine Bebilderung der riesigen Zahl von Gewaltverbrechen in der UdSSR. Die Täter sind meistens jung, gleichgültig und zynisch, ohne Skrupel und Gewissensbisse, so stellt der Film sie vor. Fast wie die Helden einer respektablen Bande, nicht etwa Ausgestoßene der Gesellschaft. Ein schwarzes Urteil über die Mehrheit der Jugendlichen wird hier gefällt. Schieben und Schachern, schnelles Geld durch die Ausnutzung des Mangels, hohnvolles Anrempeln aller Gesetze, eine massenhafte Verwilderung und Verworfenheit sieht die Kamera im Alltag der Sowjetunion, Hurerei und Erpressung. Eine andauernde Erniedrigung des Menschen finde statt, sagt der Regisseur, dazu benutze der Staat seine Macht. Und entstanden sei das alles aus der Lüge der Ideologie. Die Kinder werden belogen. Schon die Erziehung bringt schlimme Vorbilder. Den jungen Pionier Morozov etwa, der in der Stalinzeit seinen Vater verraten hat, brutale Rotarmisten, andere. Hier liege die Wurzel, meint der Filmemacher, hier beginne schon die Verlorenheit. Das große Elend werde immer noch größer und die Miliz stauche die Menschen nur immer zusammen. Auf Verbrecherjagd gehe sie halbherzig. Das Land sei sowieso zu einem riesigen Gefängnis gemacht worden. Das ist die These des Films. Ein Blick auf den Archipel Gulag. Dazu die Frage, wer hat diese Politik der Erniedrigung durchgeführt? Vor 70 Jahren habe der Schrecken begonnen. Vorwürfe an die kommunistische Partei, an die Arbeiterklasse, die Lager und Gefängnisse vollgestopft habe, Henker und Opfer zugleich. Und die moralischen Instanzen seien zerstört worden. Die Kirchen geschliffen, in ihren Ruinen hausten Landstreicher, so führt der Regisseur in seiner Heimatstadt im Ural vor, das, was den Menschen Halt gebe, habe der Staat beseitigt. Die Kriminalität der Regierenden, ein Rückblick auf Chruschtschows Abrechnung mit Stalin, müsse eigentlich in einem großen Prozess bestraft werden. So darf man nicht leben, aber was tun? An die Regierung und die Parteiführer richte sich sein Film, sagt Stanislav Gavraruchin. Der Innenminister habe fürchterlich reagiert. Das sei ein offener Aufruf zur rumänischen Variante, habe er gesagt. Das soll heißen, ein Aufruf zum gewaltsamen Umsturz. Wir haben keine Fragen, rufen sie, und die Sowjets haben keine Antworten. Die neuen Führer singen nur die alten Lieder. Bilder aus Aserbaidschan, die Opfer eines Militäreinsatzes gegen Demonstranten. Bürgerkrieg von oben. Eine schneidende Anklage. Ein erschütternder Film, der aber keinen Ausweg weist. Ein kurzes Wetter haben wir noch für Sie. Ja, es erwartet uns nicht viel Neues, deshalb die Aussichten nur kurz. Es wird 17 bis 25 Grad warm, dabei wechseln Sonne und Wolken. Am Vormittag kann es in Mecklenburg und Berlin noch ein paar Regentropfen geben. Am Nachmittag quellen dann im Alpenvorland dunklere Wolken mit einzelnen Regenschauern und Gewittern. Und das war der Tag im Heute-Journal. Der Volksmund sagt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, fürs Wetter gilt das manchmal, für Wahlen gilt es manchmal auch. Guten Abend. Er ist fremdgegangen. Sie weiß das. Sie ist verletzt. Sie fragt sich, warum? Und sie hat Angst vor AIDS. Beide müssten jetzt offen miteinander reden. Bitte, Helga, verstehe also, mich doch. Also, was lass machen uns darüber wir? Reden. Es war nicht einfach, wieder miteinander zu sprechen. Gut. Über ihre Gefühle, ihre Angst und über AIDS. Darüber, ob sie zu einer Beratung gehen und ob sie sich mit Kondomen schützen. solange sie nicht sicher wissen, dass er sich nicht angesteckt hat. Gib AIDS keine Chance. Wenn Sie Fragen zu AIDS haben, rufen Sie uns an. Persönliche Telefonberatung, Köln 89 20 31. Wie bitte? Dachte ich, du wirst mir dieses... Vielleicht ist... Dann haut auch noch unser Dolmetscher ab. Er hat Angst vor der Automafia. Er müsse ja schließlich in Breslau leben, erklärt er uns später.